gehst jeden Tag zur Arbeit, ja du bist nie zu spät. Und du kommst nur zu der Meinung, dass das alles ist, was zählt. Doch dass du dich so kaputt machst, kommt dir nicht in den Sinn. Und so hältst du weiter fest an deinem kapitalistischen Spleen. Komm schon, reich mir die Hand, wir besprühen eine Wand. In jedem steckt ein Punk. Komm schon, scheiß auf deinen Stand, bring mich nicht um den Verstand. In jedem steckt ein Punk. Du hast mal an was geglaubt, dass es dir tierisch schrecklich ging. Doch jetzt nutzt du dein Gehirn und du fragst dich nach dem Sinn. Und je öfter du dich fragst, ist es deutlich aber klar, dass ein Kardinal zu sein nicht so richtig für dich war. Komm schon, reich mir die Hand, wir besprühen eine Wand. In jedem steckt ein Punk. Komm schon, scheiß auf deinen Stand, bring dich nicht um den Verstand. In jedem steckt ein Punk. Du hast jemals daran geglaubt, dass es auch Chancen für dich gibt auf ein Leben voller Glück. Und wenn die Hoffnung auch so scheint, als wäre sie zu klein, es gibt immer ein Zurück. Komm schon, reiche mir die Hand, wir bespüren eine Wand. In jedem steckt ein Punk. Komm, wir stürzen dieses Land, denn es ist gebaut auf Sand. In jedem steckt ein Punk. In dir und mir, nach von Anarchie und Bier. In jedem von uns steckt ein Tier. Du kannst nicht mal was